Erster ein Lied von David für den Musikmeister. Zweiter Herr, rette mich vor bösen Menschen. Schütze mich vor Leuten, die Gewalt nutzen. Dritter, diese Menschen planen böse Dinge. Sie fangen jeden Tag Streit an. Vierter, ihre Zungen sind scharf wie Schlangen. Hinter ihren Lippen ist Gift. Fünfter Herr, schütze mich vor der Macht der bösen Menschen. Sie wollen mich zu Fall bringen. Sechster, stolze Leute haben Fallen für mich versteckt. Sie legen Netze an meinen Weg. Siebter, ich sage zum Herrn, du bist mein Gott. Herr, höre bitte auf mein Gebet. Achter Herr, du bist meine starke Hilfe. Du schützt mich am Tag des Kampfes. Neunter Herr, erfülle nicht die Wünsche der bösen Menschen. Lass ihre Pläne scheitern. Zehnter, meine Feinde sollen nicht gewinnen. Das Böse, das sie sagen, soll sie selbst treffen. Elfter, heiße Kohlen sollen auf sie fallen. Sie sollen in tiefe Gruben stürzen. Zwölfter, wer lügt, wird im Land nicht bleiben. Das Unglück jagt die Menschen, die Gewalt nutzen. Dreizehnter, ich weiß es genau. Der Herr hilft den armen Menschen. Vierzehnter, die ehrlichen Menschen werden deinem Namen danken. Sie werden bei dir wohnen.